SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Macht der Himmel im ganzen Clubland Schweiz wieder auf. Und wir haben heute schon wieder die ersten Sonnenstrahlen tanken können. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mentlix und ich bin am Wochenende zuständig für die elektronisch-urbane Clubmusik hier auf SRF Virus. Tja, was habe ich heute für dich parat? Zum Beispiel ein Acid House Duo aus Florenz, charismatischer Techno aus Südfrankreich und melodisches aus New York. Ganz kurz und kompakt zusammengefasst. Bright and Charismatic. Das ist Mental X Electronic und wir fangen gerade an mit einer wirklich irrsinnigen Scheibe von einem Spanier namens Julio Argenta. Morphing Words heisst das Teil. Und das kommt in ein, zwei Wochen auf dem britischen Label Pro B-Tech raus. Das wiederum wird geleitet und gemanagt von der britischen Kultband von Tilt. Schön, reise ich mit. Viel Spass. We'll be right back. entscheiden, möchte ich jetzt eher so in die Deep House Richtung oder vielleicht doch eher in der Tech House Ecke. Ja, dann kann es irgendwie nur aus Frankreich kommen. Genau, das ist bei diesem Track der Fall. Silar hat ihn produziert, heisst er Noir et Blanc. Und das hier ist der Hijacks Remix. Als nächstes hörst du eine neue Scheibe vom legendären Kölner Label Traumschallplatten. Ja, das ist ein Label von einem der exzentrischsten Menschen überhaupt. Naja, okay, in der Techno-Szene gibt es sehr viele exzentrische Menschen. Aber der Labelchef und der Manager von Traumschallplatten, der Rainy Reynolds, der ist schon gefürchtet legendär durchgeknallt. Aber er released fantastische Sounds. Gerade als nächstes gehört sein neuesten Zugang, nämlich Fabric Way mit New Heaven and New Earth. Und das ist ein Monster. hat in den letzten zwei Jahren richtig, richtig losgelegt. Am Anfang noch so auf kleinen Underground Tech House und Tech Labels. Inzwischen mit denen ganz, ganz grossen Imprints, wie zum Beispiel Terminal M. Das ist der Monika Kruse, ihr Label. Aber er hat natürlich auch sein eigenes Imprint. Das nennt sich Cubed. Und genau dort kommt das raus, auch in Kürze mal. Und zwar als Landmark. Das ist Necessary Evil. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit brandneuen Sounds, unter anderem vom Darling Flies, von James Chill, von Supernova, ebenfalls einem italienischen Asset House Duo. Das bekommst du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast wie gewohnt gerade nach der Show ready zum gratis downloaden. We'll be right back. sind seine berühmt-berüchtigten Basslines. Samt weich und total warm. Naja, schon sehr, sehr funky, aber gut. Mit über 25 Jahren Erfahrung, dem Produzenten und DJs kannst du nichts mehr vormachen. Ist der John Graham, sprich der Quiver, mit seiner kommenden Scheibe «Nothing Less». Massive. Musik, das ein Nest im britischen Newcastle. Gerade drei sehr, sehr angesagte Produzenten und DJs kommen zur Zeit von dort. Neben den Selada Allstars natürlich auch der Christoph und Joby. Das ist der Typ hier mit dieser neuen Scheibe namens Four Colors. Und auch er hat der Joby hat mit dem Christoph noch eine Gemeinsamkeit, nicht nur das, dass sie aus der gleichen Stadt kommen und dass sie auf den gleichen Labels produzieren, sondern vielmehr, sie sind beide vom gleichen Typ entdeckt worden. Und jetzt rate mal von wem, nämlich von Dave Seaman. Und der kommt aus, denk, na ja, klar, Newcastle. Okay. Klingt ein bisschen nach fetterle Wirtschaft, aber wenn die Qualität von diesen Tracks anlässt, ist es wirklich sagenhaft. Es ist Joby. Brandneue Scheibe, so in ein, zwei Wochen auf Manual Music, genau, Four Colors heisst sie. Viele Infos aufs Mal gesehen. Du gehst einfach auf srf.ch/mentalx, da bekommst du Hintergrundinfos zu der heutigen Show, da bekommst du ab Montag Playlisten und schon heute oben kannst du die heutige Sendung als Podcast gratis downloaden. Dann hast du einen Sound fürs Wochenende zum Mitnehmen, zum Autofahren oder was auch immer anständiges damit machst. Den Podcast bekommst du natürlich auch bei iTunes, aber das weisst du natürlich. komplett irre. Und ich frage mich wirklich jede Woche, wie solche Tracks von Wochen hier denn wieder haben. Vor allem, wenn es Produzenten oder Projekte sind, wo du nie etwas davon gehört hast. Und da hat man genauso etwas Ethereum, heisst das Teil. Und so viel steht fest, der Track heisst The Real, mehr ist noch nicht bekannt. Ich finde es raus. Ich werde es euch dann auf jeden Fall erzählen, weil ich bin ganz sicher, die EP ist nicht das letzte Mal heute oben hier gelaufen. Für los ist Mental X Electronic Dorf, SRF Virus. Wir reisen zusammen ins Weekend. Na dann, Happy Weekend! Brian Charismatic. Und das aus Italien. Und was hier eben genauso hell und charismatisch erleuchtet, das ist natürlich die italienische Superhouse-Band, nämlich Supernova. Eigentlich schon erstaunlich. Die haben jahrelang wirklich geschafft und produziert und released und niemand hat es aber wahrgenommen. Bis vor etwa 7 Jahren, seit der Track Acid Chicken rausgegeben haben, ein eigenes Label namens Lapsus gegründet haben und dann, naja, inzwischen sind es so die Superstars in Sachen House Music aus Italien. Und eben, du hörst es, House Music ist ein sehr dehnbarer Begriff. Bei Supernova kannst du sagen, da hat es eine rechte anständige Portion Techno drin, und das ist richtig. Ich bin Mick Curly diese Woche rausgekommen, und zwar auf 8-Bit Music. Das sind Supernova mit Detuned Me Essential Tune. Thank you.

Dance Music 3.0 oder einfach Antrim ist das mit Red Journey zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Letzte Woche einer von meinen Essential Tunes von der Woche. Und ich finde zu Recht unglaublich schön und extrem groovy. Zum ersten Mal auf Antrim aufmerksam geworden bin ich vor etwa 6-7 Jahren. Da hat der Van Bellen, der deutsche Superstar und der Progressive House Produzenten, einen Remix gemacht und hat mir dann das Original mitgeschickt. Der Van Bellen Remix ist natürlich grandios gesehen, nur das Original von Antrim hat einfach nicht verhauen. Aber eben, über die Jahre hat er sich entwickelt und entwickelt und eben, heute tönt jedes andere im Original genauso gut wie jeglicher andere Remix. Antrim mit Red Journey. Hintergrundinfos, Playlist und Podcast. Und alles, was du brauchst für ein glückliches, vielleicht sonniges Partywochenende, findest du auf srf.ch/mentalx. This is John Digweed, you're listening to Virus Radio with Mental X. meinen Kopf kurz aus dem Virus-Studio rausgehaben und sternenklar. Es hat schon was Frühlingshaftes heute, oder? Passt perfekt, der Sound dazu. Das ist Sam Schime mit Komet. Apropos frühlingshaft, ja, alles spätestens morgen in einer Woche, sprich in 8 Tagen. Da haben wir hochoffiziell Frühling. Anfang. Und zwar im Hive-Club. Ja, einmal im Jahr heisst Nacht der Blumen. Wenn schon mal dort im Ausgang siehst, respektive an der Blumennacht, dann weißt du, was sie erwartet. Hunderte von Blumen packen sie dort rein und ich freue mich extrem auf das Line-Up. Mit dabei sind der Jesse J, der Tommy B, Manon und auch ich stand hinter den Turntables. Mehr Informationen auf meiner Facebook-Seite oder auf srf.ch/mentalx. für einen Groove hat Techno aus Südfrankreich und zwar von einem jungen Herrn namens Darlin Fleiss. Gut, der macht zurzeit auch wirklich irre Sachen. Zum Beispiel zusammen mit Rüde Hagenstein auf Watergate. Hier, das ist seine brandneue Scheibe auf Syncopat, das spanische Label vom Affekt. Hintergrundinfos, Playlist, der Podcast zum Gratis-Download, da findest du auf srf.ch/mentrix. Den Podcast bekommst du auch ab der 11 Uhr gratis auf iTunes. Darlin Fleiss. der Renaissance vom klassischen Progressive House. Da haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür. So vom Maurice Garro, ein Stück heisst Glowing. Hat tatsächlich vor zwei Wochen der Dix gespielt. Gut. Dixon, der spielt auch sämtliche Guy J-Platten und ich glaube, das ist das, wieso er einfach so glaubwürdig rüberkommt. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung bekommst du auf srf.ch/mentalx. Schöne Idee, wo du morgen in den Ausgang gehst. Denk. Naja, okay, das Kaufleute morgen so oben macht so eine Club Q Remember Party. Ja, das Club Q, das aus den Anfangs der Nullerjahr. Was sonst also passiert, erfährst du mit einer Club Selection in einer guten halben Stunde hier auf SRF Virus. Episode Mental X Electronic natürlich hier auf SRF Virus mit brandneuen Sounds. Eben, was ist so erleuchtend, so bright? Ja, Supernova aus Italien. Hast du erst gerade jetzt eingeschaltet und hast die neuen Sounds von Supernova verpasst? Kein Problem. Das kriegst du nach der Sendung der Podcast neben den Hintergrundinfos und der Playlist auf srf.ch/mentalx und auf iTunes. Das hier, naja, Touched by a God. Und zwar vom Griechischen, nämlich Stereo Underground mit Northern Lights. Sunday morning, see you licking up the bun, ticking down the last time before the credits run. And traffic isn't moving, or it's moving awful slow. To the sound of you complaining, we got nowhere left to go. Und gerade für eins vorab, ich mag ihn überhaupt nicht. Aber das liegt natürlich an meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe ihn mehrfach getroffen in den letzten 25 Jahren und einfach so ein unsympathischer Mensch. Aber was er hier zusammen mit seinem ausführenden Produzenten Klaus Jankl produziert hat vor 4 Jahren, das ist wirklich gross. Westbam, Klaus Jankl mit You Need Drugs, wie Klassiker von der Woche. in Zürich erinnern. Nein, nicht die Hip-Hop-Proleten-Disco, wo es dann irgendwie Ende 0er-Jahr geworden ist, sondern wo die neue Eröffnung war, so die ersten 6-7 Jahre vom DJ Gogo im Jahr 2000. Heieiei, hat der Gogo und seine Gäste gerockt. Club Q hat damals zu den besten Clubs der Welt gezählt und die haben wirklich Wochenende für Wochenende unglaublich und unfassbar teure Line-Ups gehabt. Das war gerade zu dieser Peak, so, wo ein Carl Cox und ein John Dick jetzt um die 30.000 Dollar gekostet haben. Das Q hat sich's können leisten. Naja, sie haben sich's zumindest geleistet. Irgendwann hat sich aber das Q dann im Sand verlaufen, irgendjemand anders hat es aufgenommen und den gleichen Namen. Und naja, was daraus geworden ist, das wissen wir mehr oder weniger. Und wenn nicht, dann verpasst ihr auch nicht wirklich etwas. Morgen oben gibt es im Kaufleuten eine Q-Reunion-Party. Natürlich ist der damalige Chef und Macher mit dabei, nämlich der DJ Gogo. Als Headliner hat er unter anderem neben x ehemaligen Q-DJs auch noch den Andrea Oliva eingeladen. Was sonst noch so passiert im Clubland Schweiz, das erfährst du in einer kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Möchtest du doch lieber zum Beispiel in Zürich in Amboss Rampe? Sehr empfehlenswert. Herr Thomas Gandhi ist morgen so oben dort Unterstützung gekriegt vom Schweizer Definition. Das heisst, musikalisch wird es dort tech-hausig, stellenweise wird Definition dort ist sogar noch ein bisschen basic. Im Hive ist Jessie Rose aus Spanien. Während dem Extra Limathaus gibt es einen riesen Rave namens Mystik. Jetzt kannst du zweimal überlegen, was das musikalisch da erwarten kannst. Denk. Natürlich ein Goa-Sound, unter anderem mit dem Israeli, mit dem Ace Ventura. Möchtest du morgen oben eher in Basel in Ausgang? Gibt es natürlich nur eine Adresse, nämlich das Nordstern, wo jetzt seit geraumer Zeit auf dem Schiff ist. Morgen oben erwartet dort der Minilog-Produzent, nämlich der Sebastian Muller. extrem atmosphärisch und dicht. Dann handelt es sich natürlich um ein Skobo. Skobo kommt aus der Ukraine und ist sehr, sehr erfolgreich. Vor allem in den letzten 1 bis 1,5 Jahren. Seit halt der sehr bisschen zügige Techno-Sound oder im Hoch war. Und das Release, das Singular, das hat er bei der Monika Kruse veröffentlicht, und zwar auf El Terminal. Du hörst Mental X Electronic auf SRF Virus. Hinter dem Mikrofon, hinter den Turntables und sonst überall im Studio am Anstand. Das bin ich. Ich bin der Mental X und schönes Wochenende. Adam Charismatic, sprich hell und charismatisch. Das sind zum Beispiel eine Supernova aus Italien, der Feature Deck von der Woche, oder heute vorgestellt hat. Und naja, 3 Stunden sind schon wieder vorbei. So würde mich freuen, wenn am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio, am Mikrofon am Moment anschauen, natürlich live hinter den Turntables, dort die neuesten Tunes am Zusammenmixen und dich zu versuchen, angenehm und schön ins Wochenende zu begleiten. Hintergrundinfos zu der Show, Playliste, der Podcast von der heutigen Show zum Gratis-Download, das findest du in einer Stunde auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich bekommst du den Podcast auch noch heute Nacht auf iTunes. Und wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. Ich komme gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.